Radio Maria. Spiritualität. Engel sind Abgesandte von Gott und überbringen Botschaften oder helfen in der Not. Und sie kommen in allen abrahamitischen Religionen vor. Also im Judentum, im Christentum und im Islam. Genau über das darf ich heute mit meinen Gästen reden. Mit der Rifat Lenzin. Sie ist pakistanische und schweizerische Wurzeln und hat in Delhi, Zürich und Bern Islam und Religionswissenschaften studiert und auch später Philosophie. Sie ist zudem auch Dozentin an verschiedenen Fachhochschulen. Dann ist bei mir zu Gast Annette Böckler. Sie ist Jüdin und stammt aus Deutschland. Dort und auch in Bern hat sie evangelische Theologie mit Schwerpunkt Judaistik studiert und ist heute jüdische Liturgiewissenschaftlerin und jetzt auf dem Weg zur Rabbinerin. Und Samuel Belul, er hat katholische Theologie und Philosophie in Luzern studiert, befasst sich seit 20 Jahren mit den grossen Religionen und setzt sich für den Dialog unter ihnen ein. Auch hat er noch in Berlin Arabistik und Islamwissenschaften studiert und doziert auch an verschiedenen Universitäten. Sie drei sind alle beim Zürcher Institut für interreligiösen Dialog angestellt, wo der Dialog unter den Religionen fördern möchte, dass Menschen ihre Verschiedenheiten verstehen und akzeptieren. Geleitet wird das Institut von einer christlichen, von einer jüdischen und von einer muslimischen Fachperson, die genau da bei mir jetzt am Tisch sitzt. Herzlich willkommen. Danke. Dankeschön. Ja, wir haben heute ein spezielles Thema. Es geht um Engel und wie das in den abrahamitischen Religionen für Bedeutung hat. Vielleicht kurz von jedem, was ist so die Grundvorstellung und was sind vor allem Gemeinsamkeiten zu Engel? Also wenn Sie schon auf mich zeigen, da starten, ja, der Name ist das Programm. Engel kommt ja ursprünglich aus dem Griechischen Angelos, die lateinische Form ist Angelus, heißt ja eigentlich Bote. Die Aufgabe der Engel im Christentum besteht darin, dass sie wichtige Botschaften überbringen, und zwar Botschaften von Gott an die Menschen. Wie ist das im Judentum? Die Engel kommen in Texten vor, sie kommen in Bibeltexten vor. Das hebräische Wort für Engel ist Malach, das heißt Bote. Und weil sie in den Texten vorkommen, müssen wir eben auch darüber studieren, was dieses Wort Malach bedeutet. Und im Islam? Im Islam ist es ähnlich, dass es eben im Koran recht häufig erwähnt wird. Auch dort heißt es dann im Malak. Das ist etwa das gleiche Wort wie das Hebräische, bedeutet ebenfalls Bote. Und die Engel kommen dann in sehr verschiedenen Funktionen vor allem auch vor, nicht? Und deswegen werden sie auch mit unterschiedlichen Namen dann genannt, nicht? Alle die drei Religionen, das Christentum, das Judentum und der Islam, gehen zurück auf den Abraham, den Stammvater, wo man auch sagt. Vielleicht Sie, Frau Annette Böckler, als Jüdin, was hat der Abraham jetzt auch für eine Gesamtbedeutung für die verschiedenen Religionen, dass man vielleicht da auch einsteigt dann in das Thema und dann ein bisschen später auch noch auf Engel zu sprechen kommt? Naja, also die Tora beginnt ja bei Adam, also die Schöpfung der Welt, und der Noach ist derjenige, wo der Bund mit der ganzen Welt gemacht wurde. Also die ganze Welt sind Kinder Noachs. Bei Abraham wird es bei uns dann speziell, denn Abraham ist derjenige, der die Beschneidung eingeführt hat, und wir sind dann die Kinder Jakobs. Also Juden sind Bnei Jakob. Und beim Islam wird Abraham ja nicht Abraham, sondern Ibrahim genannt, oder? Ja, das ist im Wesentlichen das Gleiche, nicht? Nur muss man sich einfach bewusst sein, eben, Sie haben das jetzt so gesagt, dass Sie gehen zurück auf Abraham, das ist eine Konstruktion, nicht? Also, das ist etwas, was, weil man irgendwie eine Verbindung auch suchte zwischen diesen Religionen, zu einem gemeinsamen Nenner. Ich weiß nicht sicher, vielleicht weißt du das, Samuel, nicht, ob das nicht vor allem durch das Zweite Vatikanum eben, als man eigentlich dann dort eben eine gemeinsame Wurzel bei Abraham gesucht hat. Natürlich spielt Abraham eine Rolle, weil eben eines der wichtigsten Feste, das Opferfest, eben auch Abraham zum Zentrum hat. Aber die wichtigste Figur so gesehen ist es eben doch nicht. Gut, also im christlichen Kultus wird ja Abraham direkt nicht verehrt. Aber eben wie die Kollegin Riffat schon darauf hingewiesen hat, hat die katholische Kirche sich natürlich im Zweiten Vatikanischen Konzil zum ersten Mal offiziell positioniert zum Islam. Das ist bislang das einzige offizielle Dokument einer kirchlichen Institution, das eigentlich eine Verhältnisbestimmung vornimmt zwischen Christentum und zum Beispiel dem Islam. Und dort wird natürlich, war man sich der Tatsache bewusst, dass Jesus zwar auch im Koran vorkommt, aber anders verstanden wird, auch anders ausgelegt wird. Jesus ist nicht Gottes Sohn, Jesus ist ein wichtiger Prophet, er wird auch eine wichtige Rolle beim jüngsten Gericht spielen, wie es auch nicht nur im Koran, sondern vor allem in der schriftlichen Tradition des Islam heißt. Und im Koran wird ja Abraham eben als Gottergebener, als Muslim, das ist der Sinn, das ist die Bedeutung des arabischen Wortes Muslim, genannt. Im Christentum, im Zweiten Vatikanischen Konzil hat man dann eben gesagt, wir haben diese Verbindung zum Islam, aber auch zum Judentum über die Gestalt Abrahams. Abraham spielt eine Rolle als ein vorbildlicher Gläubiger, jemand, der aus freien Stücken quasi sich zur Existenz eines einzigen Gottes bekennt. Dann gibt es andere Narrative, wie das Narrativ zum Umgang mit Fremden, Umgang mit Reisenden, Stichwort Gastfreundschaft, immer wieder wird Bezug genommen auf Abraham, sei es jetzt im Islam oder im Christentum. Das ist die eigentliche Verbindung. Also im Christentum spielt er nicht eine kultische Bedeutung oder in der Frömmigkeit, aber eben als ein Bindeglied oder als eine Art Missing Link, also zwischen Christentum und dem Islam. Also ich habe jetzt da schon rausgehört, dass Christentum anerkennt Islam und Judentum als gemeinsamen Nenner der Abraham. Ist jetzt das auch so im Judentum und im Islam? Also man sagt, wir haben wirklich den Verbindungspunkt von Abraham. Man anerkennt den anderen auch. Also wir haben eine Verbindung, weil wir ja alle Geschöpfe Gottes sind und alle im Ebenbild Gottes geschaffen worden sind. Im Judentum gibt's die Auffassung, dass wir alle oder die ganze Welt Nachkommen Noach sind und Gott einen Bund mit der ganzen Welt durch Noach geschaffen hat. Also wir haben eben Kinder Noachs, würde die ganze Welt bezeichnen. Wenn wir von abrahamitischen Religionen reden, also wir wollen die Gemeinschaft und den Austausch. Insofern, wie man das am Ende nennt, ist ja egal. Also man kann das durchaus auch noch so nennen. Und Richard Lenzin, wie sehen Sie das? Ja, wenn eben diese Formulierung, wir sind geschaffen im Bilde Gottes, das ist eine biblische Formulierung, die finden Sie so im Koran nicht. Also das würde ich so jetzt nicht unterschreiben. Aber es ist es zeigt einfach auch die Nähe dieser drei Religionen an, nicht? Also eben, es ist eine Konstruktion, diese Abrahamsgeschichte. Auf der anderen Seite ist eine sehr nützliche Konstruktion, um eben diese Verbindung zwischen diesen drei Religionen zu zeigen, die in sich ja dann immer noch sehr verschieden sind. Und wenn man diese Abrahamsfigur eben von nahem anschaut, sieht, dass es eben eine je eigene Projektion ist, der jüdische Abraham, der islamische Abraham oder auch der Christ. Also, höre ich das richtig aus? Der Islam schert da eigentlich ein bisschen aus der Einheit unter den Religionen? Nein, das würde ich so nicht sagen. Was ich gesagt habe, ist nur, und das ist vielleicht etwas, was man eben merkt, dass das Christentum und das Judentum sich beide, wenn auch ganz verschieden, auf die Bibel beziehen, währenddem der Koran eben eine eigenständige Quelle ist, in dem Sinn, also Muslime beziehen sich auf den Koran und nicht auf die Bibel primär. Und jetzt eben zum Thema Engel, also jetzt haben wir da ein bisschen klargestellt, wie die Religionen ein bisschen zueinander stehen. Jetzt die Engel, auch Bedeutung, Wert, wie wichtig sind denn Engel in diesen verschiedenen Religionen? Wer will den Anfang machen? Vielleicht gerade Judentum, Annette Wöckler. Ja, ich habe schon gesagt, sie kommen in den Texten vor und wir interpretieren Texte. Deshalb benutzen wir auch das Bild von Engeln. Eigentlich spielen sie sonst aber in unserem jüdischen Leben kaum eine Rolle, jedenfalls nicht so im Mainstream, weil wir praktisch orientiert sind und weniger spirituell. Also es gibt nichts, was es nicht gibt. Aber von daher ist irgendwie so der Glaube an Engel. Wir glauben an den einen Gott. Und In den antiken Texten hat er einen Hofstaat. Also wie gesagt, es kommt in den Texten vor und wir interpretieren Texte und deshalb kommen sie eben auch vor in unseren Texten. Und dürfen wir als Jude mit Engeln reden? Oder als Jüdin? Wir beten zu Gott und zu Gott allein. Und es gibt nichts, was neben Gott steht oder eine Vermittlung oder so, sondern Gott ist einzig und allein. Aber in der Bibel hat es doch auch gewisse Momente, wo Engel Menschen erscheinen, oder? Wir sind vorsichtig in der Beschreibung von Gott, weil Gott ist jemand so anderes, heilig. Also einerseits nah, aber einerseits eben auch anders. Und man muss aufpassen, dass man sich nicht eine Vorstellung von Gott macht, die ihn dann fixiert. Das macht man als Mensch ja schnell, dass man denkt, Gott ist so und nicht so. Und da sind wir eigentlich sehr bewusst, dass man das so nicht machen darf, weil sobald du Gott fixierst, ist es nicht mehr Gott. Da ist dann zum Beispiel in biblischen Texten oder auch in rabbinischen Texten eine Hilfe, dass um Gott nicht zu beschreiben, um nicht zu sagen, Gott erscheint dem Abraham, zu sagen, da kommen Besucher. Um Gott zu beschreiben, die Boten Gottes zu beschreiben. Oder man kann das ja auch heute sagen, wenn ich irgendwas meine, was ich Göttliches erlebt habe, das sind dann durch andere Menschen oder ja. Aber Gott selber ist nicht so richtig. Es ist ganz schwer zu sagen. Er ist fassbar und ist eben nicht fixierbar. Fassbar, aber nicht fixierbar. Also im Judentum ist das Verständnis auch, dass Engel nicht unbedingt müssen eigenständige Wesen sein, wo auch denken können, sondern das ist mehr in einer Einheit mit Gott. Engel sind insofern keine Wesen. Also es gibt zum Beispiel einen Midrasch, der sagt, eine gute Tat ist ein Engel. Also Engel haben keine Körper, keine Erscheinungsweisen. Sie sind ja irgendwas Teil von Gott. Nee, auch das eigentlich nicht, weil Gott ist allein. Ganz schwer zu beschreiben. Also am schönsten gefällt mir eigentlich, dass eine gute Tat ein Engel ist. Und jetzt, wenn man in einem Fachbuch von jüdischer Literatur würde, noch Bilder reinzeichnen, würde dort ein Engel abgebildet werden? Oder gibt es grundsätzlich Ich wüsste nicht wie, weil ein Engel ja nicht körperlich ist. Mhm. Also ich habe vor kurzem mal ein Interview auch gegeben über Engel und habe ein Buch mit auffliegenden Buchstaben. Das trifft es eigentlich am besten, dass die Wörter oder Buchstaben, ja, Taten, Buchstaben. Also nichts physisch Greifbares eigentlich. Also da ist mir jetzt einiges klarer geworden, wie ihr Engel seht im jüdischen Glauben, im Islam. Dort hat ein Engel einen Körper. Ja, das wüsste ich jetzt nicht so genau. Nicht, das ist auch nicht so einfach zu fassen. Nicht, was es gibt, vielleicht im Unterschied, was meine Kollegin gerade gesagt hat, dass man das so nicht darstellt. Also es gibt in den Miniaturen, also das heißt Buchillustrationen, da finden Sie Darstellungen von Engeln und die sind dann körperlich in dem Sinn, nicht? Aber genau, wenn man das jetzt theologisch anschauen würde, nicht, dann nachher könnte man das auch nicht so genau sagen. Engel werden vor allem fassbar hinsichtlich ihrer Funktionen, nicht? Also ob sie eben jetzt Boten sind in dem Sinn oder ob sie eben der Lobpreisung Gottes dienen, das ist ihre Hauptfunktion eigentlich, nicht? Also so werden sie auch angesprochen an einer Stelle im Koran, wo es eben heißt, das ist eine interessante Stelle, nicht bei der Schöpfung, als Gott die Menschheit schöpfen wollte, die Engel ja ihn davor gewarnt haben, nicht? Und gesagt, wieso willst du jemanden schaffen, der nur Unheil bringt und Blut vergießt, wo wir doch diejenigen sind, die dich lobpreisen, nicht? Und Gott soll dann laut Koran darauf geantwortet haben, ich weiß, was ihr nicht wisst, nicht? Und die Engel zeichnen sich eben dadurch aus, dass sie eben nicht, die haben auch keinen freien Willen, nicht? Also sie können nicht moralisch handeln. Das kann der Mensch nicht und muss es leider auch nicht. Also der Mensch hat die Fähigkeit zwischen gut und schlecht zu unterscheiden. Das haben die Engel nicht. Also es ist Die Engel sind eigentlich nur fassbar, einerseits über ihre Funktionen, andererseits über ihre Verhältnisbestimmung, vielleicht zum Göttlichen und zum Menschlichen. All das hätte ich auch sagen können. Das hat viel besser nochmal zum Punkt gebracht. Und diese Geschichte, mit, dass Gott sich mit den Engeln berät, die haben wir auch. Da sind es die Engel der Barmherzigkeit und die Engel der Gerechtigkeit. Und die Gerechten sagen, schafft den Menschen lieber nicht, weil das gibt's eine Menge Streit, und die Engel der Barmherzigkeit sagen, aber die tun gute Dinge, und so dass hinterher alle zusammen den Menschen schaffen. Und deshalb sagt Gott, lasst uns Menschen schaffen. Da. Aber Mensch, hätte ich alles so auch sagen können, besser formuliert von dir. Nochmal zurück zu Ihnen, Rifat Lenzin. Engel im Islam, wie werdet ihr denn in einem Buch dargestellt? Also haben die so eine Art ein Charakteristikum, wie jetzt im Christentum mit Flügel? Es werden als geflügelte Wesen dargestellt, nur eben die geflügelten Wesen sind wesentlich älter als das Christentum, das muss man auch sagen, nicht? Also die denke, dass sie in diese Religionen auch über den Zoroastrismus, der sehr viel von Engel hält, hineingekommen sind. Also sie finden in der Regel in normalen Büchern keine Darstellungen. Eben, also der Islam ist relativ bildefeindlich, wenn es eben um theologische Sachen gibt. Aber wie gesagt, die Ausnahmen sind vor allem eben in Miniaturen, und dort eben, wie gesagt, werden sie dann körperlich dargestellt. Eigentlich auch mit sind normale Gestalten, einfach geflügelte Wesen, könnte man sagen. Die geflügelten Wesen, da hast du recht, die sind sehr, sehr viel älter. Die kommen aus der babylonisch-assyrischen Kultur. Und zwar hat man da an die Schwelle von einem Tempel Wesen gestellt, die stärker sind als jeder Mensch. Also die haben dann zum Beispiel den Körper eines Löwen, ja, die Kraft der Löwen, oder die können fliegen wie die Vögel, das kann der Mensch nicht, aber haben den Kopf eines Menschen, weil die Menschen in ihre Intelligenz das am stärksten, ne? So, und diese Mischwesen, die sind an diesem Übergang, wo Göttliches und Menschliches ineinander übergeht. Und das waren zum Beispiel Tempeltüren, oder wir haben in der Bibel die Bundeslade, und da drauf sind die Cherubim, sind auch so Wesen aus halb Mensch, halb Vogel, halb Stier, ja, die einfach nur zeigen, diese Schwelle, die ist so gefährlich, dieser Übergang göttlich-menschlich, wo ist man da, diese Begegnung, dass man da ein Schutzwesen hinstellt, das eben ja stärker ist als Menschen, aber schwächer ist als Gott. Und deshalb kommt es zu dieser Misch, ja, Fliegen und stark wie Löwe und intelligent wie ein Mensch. Und ist noch ein vierter Aspekt mit drin. Ja, aber eben diese Mischung kommt daher. Der Cherubim, das sind auch Engel. Oder ist das etwas anderes? Nee, die würde ich auch in diesem Bereich. Ne? Die Cherubim, die Figuren, die Jesaja sieht. Als Jesaja, der sieht eigentlich gar nichts. Also der kommt, und dann begegnet ihm Flammen, die haben oben Flügel, also die bedecken ihren Kopf mit Flügeln und ihren Körper mit Flügeln, und die Füße, da kommen, glaube ich, die Flügel her aus diesem Jesaja, ja. Oder dann zum Beispiel die Seraphim. Seraph heißt Feuer. Das sind auch die Schlangen in der Wüste, die hießen auch Seraphim. Also sind alles, was eben so, wo Gott und Menschheit zusammenkommt in dieser Übergangszeit, was da dann an Wesen ist, würde ich als Engel bezeichnen. Also ich mag mich jetzt vor allem erinnern an christliche Bilder, Bilderbibeln, wo da zum Beispiel die Geschichte auch vom frühen Volk Israel dargestellt wird. Und die Bundeslade, die hat ja aber auch eine Art Engelwesen obendrauf. Na, das sind eben diese Cherubim, ja, dieses Mischwesen, was eben die Sphinx in Ägypten ist, oder der Genius bei den Assyrern. Das ist eine ganz alte Kultur, um was darzustellen, dass das hier Gott zu uns kommt oder Göttliches ist. Ne? Das muss ja irgendwie dargestellt werden. Also wird durch dieses Mischding also dargestellt. Also quasi verständlich veranschaulicht. Das ist der Punkt. Also das ist ein archetypisches Bild für den Menschen, was ja C.G. Jung auch sich auch mit Engel befasst. Und er hat ja gesagt, Engel sind ja eigentlich archetypische Bilder. Sie stehen für etwas, was wir nicht erkennen können, was uns eigentlich angeht, aber mit der eigenen Erkenntniskraft, mit dem eigenen Erkenntnisvermögen können wir das nicht erkennen. Deswegen sind ja die Engel da sonst auch in den Therapien so wichtig. Aber was jetzt eben durch die zwei Ausführungen von Rifat Lenzin und Annette Böckler schön zum Ausdruck kommt und dann vielleicht auch einen Unterschied zum Christentum markiert, das Verständnis der Engel hängt ja auch eng zusammen mit dem Gottesbild, auch im Judentum, auch im Islam. Und vielleicht ist es Ihnen aufgefallen, dass da immer so doch eine Grenze gezogen wird. Vor allem im Islam ist das ja auch stark ausgeprägt. Über Gott wird ja immer quasi ex negativo gesagt. Du kannst eher sagen, was Gott nicht und wie er nicht ist, als was er ist und wie er ist. Und im Christentum, ähnlich ist es ja auch im Judentum, auch dass man vermeidet, Gottes Namen zu nennen. Also es wird schon eine unüberbrückbare Kluft zwischen Mensch oder zwischen Schöpfung und dem Schöpfer markiert. Und im Christentum kommt natürlich eine neue Dynamik ins Spiel durch Jesus Christus, ja, also dass Gott sich auf unüberbietbare Art und Weise offenbart, indem er eigentlich seinen eigenen Sohn zu den Menschen schickt, also wo er auf Augenhöhe quasi den Menschen begegnet, also jetzt am Sonntag. Wenn man könnte, wenn das möglich wäre, würde ich mir alle möglichen Predigten anhören. Jedes Jahr das Gleiche, seit 2000 Jahren. Wie erklärt man das den Gläubigen? Was ist da passiert durch die Menschwerdung Gottes? Und was bedeutet das auch für den persönlichen Glauben, auch für das Verhältnis zu Gott, für Gottes Bild? Und von daher spielen dann, hat man vielleicht wenig Berührungsängste auch mit Engeln im Christentum, zu sagen, ja, es gibt einen Schutzengel, es gibt ein Fest, auch von der Kirche vorgeschrieben, glaube ich, 29. September, das ist von Michael, und seit dem 16. Jahrhundert, Clemens X., der Papst, hat ja auch Schutzengelfest am 2. Oktober, glaube ich, festgesetzt. Also es wird jetzt nicht groß gefeiert in den Kirchen, also auf jeden Fall nicht im Protestantismus, dort ist man eher skeptisch bis ablehnend. In der katholischen Kirche spielen dann schon auch in Gebeten Schutzengel eine Rolle, aber vor allem in der orthodoxen Kirche. In der Orthodoxie sind zwischen 7 und 9 Engel eigentlich als werden gefeiert, auf zahlreichen Ikonen dargestellt, und da gibt es schon Unterschiede zwischen den Ikonen, die in der weißrussischen orthodoxen Kirche stehen, oder in den griechischen oder ukrainischen oder russischen oder serbischen. Also das sind so immer kleine Verschiebungen, aber in der orthodoxen Kirche spielen dann Engel eine deutlich wichtige Rolle, auch in der darstellenden Sakralkunst, als etwa vielleicht in der evangelischen Reform oder in der Kirche oder im Protestantismus allgemein. Ja. Aber wie gesagt, im Christentum haben, wenn wir dann von den Funktionen reden, haben die Engel zunächst mal eben auch diese Funktion, die wichtigen Botschaften zu überbringen. Gerade eben vor einer Woche haben die Engel verkündet, eben die frohe Botschaft den Hirten, Herr der Retter ist da. Ja, und wie gesagt, im Christentum ist dieser Engelskult, also auch in der individuellen Religiosität, weit stärker ausgeprägt als vielleicht im Judentum oder Islam. Ich denke jetzt hier auch an eine Stelle in Kolosserbrief, wo Paulus interessanterweise vor einer übertriebenen Engelsfrömmigkeit warnt. Also ihm fiel auf bei diesen Gemeinden im spätantiken Raum, das ist wahrscheinlich ein Einfluss gewesen aus der griechischen Antike, wo auch die Engel eine wichtige Rolle spielen, dass die Menschen offenbar stärker sich Engel anvertrauen oder Engel verehren als den eigentlichen Orientierungspunkt, wie Paulus sagt, nämlich Christus, also Jesus Christus. Also schon in der in der frühchristlichen Zeit haben wir einen stark ausgeprägten Engelskult. Und dieser Engelskult wurde dann im Christentum ab dem ausgehenden Mittelalter verdrängt durch die Heiligenverehrung. Das ist so eine Zäsur gewesen. Ich glaube, dass hier es ganz schwierig ist, dass sich verschiedene Religionen verstehen, weil wir dieselben Wörter benutzen und verschieden verstehen. Also wenn du zum Beispiel, wenn das jetzt so wirkt, als ob, also ich kann jetzt nur von mir reden, ja, dass das Judentum keinen direkten Zugang zu Gott oder Schwierigkeiten hat oder nicht so intim. Mhm. Das hat mich überrascht, das ist ja so nicht, sondern wir haben direkten Kontakt zu Gott. Es gibt im Judentum ein Missverständnis, dass Christen ständig Mittler brauchen, wo ich in meiner Dialogarbeit sage, nein, Christen haben auch einen direkten Kontakt zu Gott. Also dass man irgendwie so im interreligiösen Gespräch irgendwie immer guckt, so, was ist bei uns, also man, ein Gespräch verunsichert ja, ja, wenn ich höre, der andere, also wenn ich jetzt zum Beispiel dir zuhöre, merke, Mensch, hast du die gleichen Geschichten, bin ich dann falsch oder so, dass man schnell versucht, nee, hey, ich habe doch eigentlich was Besseres und die anderen haben das auch oder so. Und ich glaube, da müssen wir hinkommen zu verstehen, dass wir alle drei dieselben Wege gehen, dasselbe haben, nur anders ausdrücken und mit anderen Traditionen ausdrücken und eigentlich alle die intensive Beziehung zu Gott in diesen verschiedenen Sprachen, ja, es ist wie verschiedene Sprachen, aber eigentlich ist das alles dasselbe Göttliche, aus meiner Sicht zumindest. Also, jetzt machen wir da mal eine kurze Musikpause und dann geht's da weiter in der Sendung Engel und ihre Bedeutung in den drei abrahamitischen Religionen. Wir sind in der Sendung Engel und ihre Bedeutung in der drei abrahamitischen Religion. Bei mir im Gespräch ist Rifat Lenzin, sie ist Fachleiterin Islam, Annette Böckler, Fachleiterin Judentum und Samuel Bellul, Fachleiter Christentum, alle drei beim Zürcher Institut für interreligiöse Dialog. Ja, wir haben vorher schon vieles über Engel geredet, auch verschiedene Engelsvorstellungen. Ich möchte nochmal einsteigen beim Islam und zwar darf ein Muslim mit einem Engel reden, also kommunizieren? Ja, die Frage ist eigentlich nicht, ob er das darf oder nicht darf, sondern ob er das macht oder nicht. Und die wenigsten hätten wahrscheinlich das Bedürfnis, mit Engel zu reden. Also wenn schon, dann wäre der Adressat eben auch Gott. Also es ist müßig mit einem, die Gottes Allmacht ist das, was einem dann vielleicht in den Sinn kommt, es müßig mit jemandem zu reden, der eigentlich sozusagen ein Angestellter Gottes ist, nicht? Also dann gerade mit dem Chef, nicht? Wenn ich das ein bisschen so salopp sagen darf. Also das macht man in der Regel eigentlich nicht, sondern eben man wendet sich direkt an Gott, wenn man etwas zu sagen hat. Allenfalls wäre es dann noch, und das vielleicht bei den Schiiten ein bisschen anders, bei denen Ali dann eine große Rolle spielt, nicht? Aber sonst würden normale jetzt sunnitische Muslime allenfalls auch noch sich an den Propheten wenden, aber nicht an Engel. Samuel Belul, wieso machen das Christen? Nicht direkt mit Gott reden, sondern zum Beispiel über den Schutzengel zu gehen? Da sind wir eben bei der Frage. Direktes Verhältnis zu Gott, wie Annette das sagt, ja oder nein, es gibt, da sind wir auf dem gleichen Weg, in gleicher Richtung, nur tun wir das wahrscheinlich auch unterschiedlich und da spielen verschiedene Faktoren da hinein. Es gibt auch eine Dogmenlehre, es gibt Auslegung der Schriften und die werden auch jeweils auch unterschiedlich ausgelegt. In Christentum gibt es dann schon Unterschiede, teilweise von Konfession zu Konfession. Bei Rifat haben wir eben gehört, im Islam gibt es doch gewisse Unterschiede zwischen schiitischem Islam, sunnitischem Islam und Judentum ist ja sowieso sehr vielfältig. Ich kann mir auch vorstellen, dass es da sehr unterschiedliche auch Vorstellungen, vielleicht auch Praxisformen gibt. Eben im Islam ist Engelsfrömmigkeit definitiv nicht so ausgeprägt oder vielleicht auch gar nicht, wie das im Christentum der Fall ist. Ich glaube nicht, dass Kinder in muslimischen Familien, wenn sie Gebete lernen, dass es da ein Gebet zum Schutzengel gibt. Also ich kann Ihnen nicht sagen, ob mein erstes Gebet, das ich auswendig sprechen konnte, Vater unser war oder ein Gebet zum Schutzengel, das mich meine Großmutter gelehrt hat. Ich kann es heute noch aussprechen und ich spreche es heute jeden Abend, wenn ich dann im Bett liege, spreche ich dieses Gebet aus. Das sind 5 Zeilen. Und das können beide Kinder, also meine Tochter, mein Sohn, können das auch, dieses Gebet aussprechen. Und eben diesem Gebet kommt ja auch die Schutzfunktion des Engels, aber alles im Auftrag Gottes. Also da wird Engel nicht verselbstständigt. Also Engel wird nicht zu einem Amulett, was heute eigentlich schon weit verbreitet ist. Engel wird auch nicht zu einer Hosensack-Gottheit. Ich habe da so etwas, kann ich Ihnen gleich zeigen. So etwas haben wir das kürzlich, wir alle drei bekommen. Das kann ich Ihnen nach der Sendung erklären, wie das zustande gekommen ist. Das ist wahrscheinlich ein Steinchen, wo mit Serviettentechnik ein Engel drauf gemalt worden ist. Ja, also das heißt, es gibt auch in Christentum kein Engelskult. Also das würde auch die offizielle Kirche auch so weit ablehnen. Also in diesem Gebet kommt Engel als seine Schutzfunktion schon zum Ausdruck. Hilf mir, dass ich gemeinsam mit dir Gott anbete und dass mich das Böse nicht quasi meine Seele verletzt. Jetzt etwas ich habe das in Kroatisch gelernt, also das ist jetzt ein bisschen ins Deutsche unschön übersetzt, aber in diese Richtung geht das. Ja, also da sehe ich doch deutliche Unterschiede, dass wir im Christentum doch diese Engelsverehrung haben, Engel als Mittler, also nicht nur als Boten, als Überbringer wichtige Nachrichten, sondern auch in einer Mittlerfunktion zwischen Mensch und Gott. Und vielleicht kommen wir darauf zu sprechen, dass dieser Engelskult sich heute auch außerhalb der offiziellen kirchlichen Lehre ausbreitet. Also das stellt man schnell fest, schon in der nächsten Buchhandlung. Man sieht, wie viel Literatur es über Engel gibt. Wir haben jetzt gehört, dass der Islam, auch das Judentum, sehr vielfältig ist. Im Christentum gibt es ja wahnsinnig viele Unterteilungen von, nur jetzt mal, Hauptteil katholisch, reformiert, Freikirche. Dort gibt es aber riesige Unterschiede, auch jetzt bezüglich Engelsverehrung. Also es können jetzt nicht alle, die sagen, ich rede mit meinem Schutzengel, sondern viele, die den direkten Weg nehmen. Oder wo ist das so? Ja, also wie schon zu Beginn der Sendung gesagt, im orthodoxen Christentum und auch in der katholischen Kirche ist das schon stärker ausgeprägt als in diesem breiten Spektrum der evangelisch-reformierten und protestantischen und auch freikirchlichen Bewegungen. Dort ist man teilweise, also bei den freikirchlichen Gruppen ist man ja auch ablehnend. Also das wird auch abgelehnt. Dort gibt es eben die Schrift. Die Schrift ist quasi der direkte Zugang zu Gott. Und in der katholischen Frömmigkeit wird ja immer wieder argumentiert, der Mensch braucht auch so eine Verständnishilfe von Gottes Macht, von Gottes Hilfe. Also Engel sind ja quasi, sind Bilder oder zum Teil sichtbare Zeichen oder sichtbar gemachte Zeichen von der Zuneigung Gottes Menschen gegenüber oder von der Nähe Gottes oder von der Existenz Gottes in dieser Welt, dass Gott sich doch um diese Welt kümmert, dass Gott in dieser Welt wirkt. Also wenn Sie jetzt die vielen Bücher von Anselm Grün lesen, der betont das ja immer wieder. Also er nimmt dann schon die Engel sehr ernst, auch in der Frömmigkeit. Wir haben jetzt vorher gehört, ganz klar im Judentum gibt es Seraphim und Cherubim, die man unterscheidet. Jetzt im Christentum gibt es den Schutzengel, wo wir glauben, dass jeder Mensch einen hat. Was gibt es denn sonst noch für Engel, die für spezielle Aufgaben haben? Ja, Gabriel, das ist der Bote, der überbringt eben diese wichtigen Botschaften. Dann haben wir noch den Raphael, der quasi als Siegreicher, das könnte man so übersetzen, der auch eben die Funktion hat, die Menschen zu begleiten. Und dann wird den Michael, der oft dargestellt wird, wie er das Böse bekämpft, nämlich den Drachen. Michael, Gabriel, Raphael, das sind auch sehr häufige Namen, also christliche Namen bei den Buben. Das sind die drei, die auf jeden Fall in der katholischen Kirche zentrale Rolle spielen. In der orthodoxen Kirche gibt es dann auch Namen, die wahrscheinlich die allermeisten Christen zumindest im Westen überhaupt nicht kennen, die teilweise auch, ja, Uriel. Ja, also, genau, da haben wir aufgeschrieben. Genau. Oder Shetatiel und so, also sind teilweise kaum aussprechbare Namen. Die gibt es nicht im Judentum oder im Islam? Doch, die gibt es auch. Die kommen nämlich aus dem Buch Daniel und die sind ja eben im Text. Ne? Und es gibt ein Kindergebet, wo der Wunsch geäußert wird, dass diese Engel einen umgeben, aber das ist Gottes Gegenwart dann, die einen umgibt. Und die Engel, die bedeuten ja was. Also Uriel heißt, mein Licht ist Gott. Deshalb sei Uriel vor mir, dass Gott meinen Weg erleuchtet, wohin ich gehe. Michael heißt, wer ist wie Gott? Und das weist auf Gottes Barmherzigkeit hin. Das ist zu meiner rechten Seite, der möge rechts von mir sein. Diese Eigenschaft Gottes. Raphael heißt, Gott heilt. Das ist hinter mir. Bei meiner Vergangenheit sind Wunden, Verletzungen, möge Gott das heilen. Und links von mir ist, wen habe ich jetzt noch vergessen? Gavriel. Gavriel ist meine Kraft. Also meine Kraft ist Gott zur linken Seite. Und das Gebet endet dann, über mir ist die Shechina. Das heißt wirklich dann, Gottes Gegenwart umfasst alles dieses vor mir, neben mir, über mir. Und das ist so ein Abendgebet für Kinder. Ja. Und im Islam hat man dort auch gewisse Engelfiguren, die man benannt hat? Ja, es gibt schon, also im Koran sind, Michael wird auch erwähnt, aber Jibril, also Gabriel, spielt eine Rolle. Wobei dann eben nicht so klar ist, nicht? Gabriel wird Jibril genannt im Koran, wird dort aber nie mit der Engel, also mit der Bezeichnung Engel versehen. Das ist ein bisschen theologisch manchmal schwierig, weil Jibril dann wiederum mit der Offenbarung des Korans in Verbindung steht, nicht? Also in der über die Hadith, also über die Prophetenüberlieferung, ist dann so in das normale Denken eingeflossen, dass man dann eben doch von Gabriel als Engel spricht, der die Botschaft des Korans übermittelt habe. Aber wenn man das wirklich vom Text ausgeht, vom Koranischen aus, ist das nicht so einfach, nicht? Weil da wird dann zum Teil eben auch vom Geist ist dann die Rede. Und die Frage, wie sich dann eben Jibril zum Geist verhält und der Geist zum Engel und so, dann wird es theologisch relativ kompliziert, nicht? Und das ist, das war dann auch für die Normalgläubigen dann wahrscheinlich ein bisschen zu kompliziert, also hat man der Einfachheit halber gesagt, Gabriel, und das ist ein Engel und der hat die Botschaft überbracht, nicht? Wir werden nachher eine Musikpause noch darüber reden, was Engel heute für eine Bedeutung haben, auch in diesen Religionen. Und natürlich auch allgemein, viele Leute auch noch daran glauben, an Engel, auch wenn sie zum Beispiel Gott ablehnen, was da auch die Hintergründe sind. Thank you. Unsere heutige Spezialsendung geht um Engel und ihre Bedeutung in den drei abrahamitischen Religionen. Ich habe drei Fachleiter bei mir zu Gast vom Islam, vom Judentum und vom Christentum, alle beim Zürcher Institut für den interreligiösen Dialog angestellt. Ja, und Engel heute, die haben einen starken Präsenzwert, wenn man jetzt, würde ich jetzt mal sagen, wenn Gott in vielen Häuser oder Gedanken oder jetzt auch bei Menschen nicht mehr eine Bedeutung hat. Engel ist irgendwie doch noch recht anerkannt. Was glauben Sie, von wo kommt das? Samuel Belul. Es gibt Studien quer durch Europa, die eben darauf hinweisen, also zum Beispiel in Deutschland, jeder Zweite eigentlich an Engel fest glaubt, an einen Schutzengel. Und ein deutscher Religionssoziologe hat auch schon mal das Christentum von heute, also zumindest in Westeuropa, als eine Engelsreligion bezeichnet. Auch auf der Basis von Forschungen, die auch die individuelle Religiosität und Frömmigkeit bei den Christen untersucht haben, zeigen, dass Menschen eigentlich mehr oder Christen mehr anfangen können, eben mit der Vorstellung, dass sie einen Schutzengel haben, dass sie ständig begleitet, als mit Lehraussagen der offiziellen Kirche. Woher das kommt, das ist eigentlich die, einige sagen, fragen, warum glauben Menschen immer noch an Engel? Ich würde sagen, warum glauben sie wieder oder erneut? Also ich habe schon gesagt, die Heiligenverehrung hat teilweise im Christentum ab dem Mittelalter eben Engelverehrung oder teilweise auch Engelskult verdrängt. Ich habe auch darauf hingewiesen, dass schon im ersten christlichen Jahrhundert auch Paulus, also das ist die früheste Phase des Christentums, auch Paulus in seinem Kolosserbrief eben davor warnt, dass man also von einem übertriebenen Engelkult. Aber es hängt eben natürlich auch damit zusammen, dass einerseits eben Engel in unserem Sprachgebrauch irgendwie selbstverständlich da sind. Also auch wenn wir auch Berichte aus den Zeitungen lesen, das kann ein Unfall sein, der noch glimpflich ausgegangen ist, sagt man, der muss ja viele Schutzengel gehabt haben bei dieser oder jenem Ereignis. Und in der heutigen Zeit, die ja so stark bildfixiert ist, haben natürlich auch Vorstellungen Hochkonjunktur, die auch Bilder betont sind, auch in der Orthodoxie oder auch in der katholischen Kirche, wo die Bilder so eine starke Rolle spielen, hat man doch heute eigentlich kein Problem mit dieser Art von Frömmigkeit. Und Engel sind auch etwas, was eine gewisse Haptik, um jetzt vielleicht ein technisches Wort hier zu benutzen, der Religiosität verleiht. Es ist, man kann es anfassen. Man kann nicht vom Hosensack Gott reden, aber von einem Hosensack Engel kann man dann schon reden. Man kann sich nicht Gott an einen Schlüsselanhänger irgendwie aufhängen oder auf dem Rückspiegel eines Autos. Aber mit den Engeln funktioniert das ja natürlich wunderbar und sie können sich auch geborgen fühlen, auch wenn sie nicht in die Kirche gehen, auch wenn sie kritisch der Kirche gegenüberstehen, sogar ausgetreten sind, aber sie können an Engel glauben, an mindestens einen. Und dieser Engelskult ist auch in der Esoterik sehr verbreitet. Auch die Kontaktnahme mit Engeln, das sogenannte Channeling, also wo man sich den Engel anvertrauen kann, wo man auch die Botschaften von den Engeln vernimmt, das ist heute weit verbreitet. Also es ist ein Bedürfnis da, sich etwas konkret vorstellen zu können, was nicht so abstrakt ist wie Gott. Gott ist doch in gewissem Sinne doch für viele Menschen heute eigentlich etwas Abstraktes. Engel hingegen sind etwas, worunter man sich etwas genau vorstellen kann, was man auch beliebig austauschen kann, also im Sinne der Form, des Aussehens, auch der Bedeutung und der Funktion. Gibt es im Islam den Widerspruch auch, dass Leute an Engel glauben, aber nicht an Gott? Glaube ich nicht, nein. Und zwar einfach, weil diese Entkoppelung so keinen Sinn machen würde. Nicht? Also Engel heute oder für einen Gläubigen sind sie relevant, insofern, dass sie sozusagen Buchhalter sind über die guten und schlechten Taten, die sie als Mensch, als Individuum machen, weil das dann am Ende der Zeit, also beim Tag des jüngsten Gerichtes, das ist ja sehr prominent auch im Islam, dass eben dort eine Rolle spielt. Und wenn sie an das alles gar nicht glauben, dann brauchen sie auch keinen Engel, nicht? Und auf der anderen Seite spielen die Engel noch eine Rolle dann beim Tod, nicht? Also die sind ja dann die Engel, zwei Engel, die den Verstorbenen eben auch darüber befragen, was er so angestellt hat während seines Lebens. Und das steht alles in sehr engem Bezug eben zu diesen religiösen Vorstellungen und zu Gott, nicht? Und wenn sie das nicht haben, dann macht das Ganze keinen Sinn. Die Engel haben kein Eigenleben. Also das, was jetzt mein Kollege dargestellt hat, dass man eben die Engel sozusagen als Substitut oder als leichter zugänglich, das ist, würde ich meinen, das macht keinen Sinn. Also ich kenne es jedenfalls nicht, dass man also Engel, sie sind auch eben nicht abgebildet, eben es gibt Engel nur in der Form von eigentlich Miniaturen und sonst spielen sie in der Volksfrömmigkeit in dem Sinn keine Rolle, geht eben dieses Entkopplung in dem Sinn, gibt es nicht. Im Judentum wahrscheinlich schon gar nicht, Entkopplung Engel und Gott. Ja, ich habe gerade überlegt, Sie haben ja am Anfang gefragt, warum die so eine große Bedeutung haben. Und ich glaube, sie haben eine Bedeutung jeden Tag 4 Minuten. Also das Judentum ist sehr praktisch orientiert. Ziel unseres Handels sollte sein, eine gerechte und friedliche Gesellschaft zu schaffen, in der Menschen in ihrer Verschiedenheit einander akzeptieren. Wir haben aber jeden Morgen im Morgengebet einen Abschnitt, wo wir Gott heiligen und für heilig erklären und das tun in Gemeinschaft der Seraphim, Ophanim und heiligen Wesen. So, da wird mal für einen kurzen Moment eingeblendet, dass es gibt, Gott ist umgeben von ewigem Lobpreis und wir unterbrechen, also bevor wir überhaupt anfangen zu arbeiten oder einen Tag beginnen, haben wir so einen Moment, mal Konzentration auf den Lobpreis und dann gehen wir unseren Aufgaben nach. Das Gebet führt uns in die Taten. Also insofern haben sie jeden Tag 4 Minuten eine Bedeutung für einen Teil der Jüdinnen und Juden, auch nicht für alle. Es gibt auch jüdische Strömungen, die gesagt haben, Engel sind nicht rational und deshalb auch schwierig im Gebet zu lassen und man sollte das beten, an das man rational auch glauben kann. Also die Vielfalt ist groß, aber doch, ich glaube, für viele werden die dann im Gebet erwähnt. Ja, das Stichwort Entkoppelung, das ist ein wichtiger Begriff hier. Rifat hat ihn eben als Erster hier eingeführt. Diese Entkoppelung hat natürlich auch mit der gesellschaftlichen Entwicklung zu tun, also mit der Tatsache, dass wir in einer säkular-liberalen, auch säkularisierten Welt oder Gesellschaft hier im Westen leben, dass da auch Religionsfreiheit herrscht und dass man da auch die Wahlmöglichkeit hat. In dieser Form hat es das wahrscheinlich vor 100 Jahren in Europa nicht gegeben, auf jeden Fall nicht offiziell, wo auch der Einfluss der institutionellen Religiosität deutlich stärker ausgeprägt war. Aber eine spannende Frage wäre für mich, ob auch Menschen muslimischen Glaubens, die dann in der zweiten, dritten, vierten Generation im Westen leben, aufwachsen, sich doch vom traditionellen Islam, von der traditionellen Frömmigkeit etwas emanzipieren oder sogar entfernen und dann doch nicht auch in der Esoterik, in einem Engelskult sich dann plötzlich beheimatet fühlen. Also ich will das nicht ausschließen. Wahrscheinlich gibt es schon solche Fälle. Das Gleiche gilt vielleicht auch Hindus oder auch für Juden, die sich dann also komplett irgendwie als säkularisiert, als liberal begreifen und dann eben ihre Nestwärme, spirituelle Nestwärme auch in solchen esoterischen Gruppen oder Engelskulten halten. Also wir reden hier immer die ganze Zeit vom Idealfall. Natürlich auch die offizielle Kirche lehnt ein Engelskult ab. Sie sagen, Engel, ja, sie sind da, sie sind wichtig, aber sie sind Gottes Geschöpfe. Engel sind eigentlich nur Vermittler. Und wenn du zum Engel betest, dann ist das eigentlich, wendest du dich über den Engel an Gott. Aber Engel als von Gott separiert, als ein Amulett, das darf es nicht geben aus der Sicht der offiziellen kirchlichen Lehre. Rifat Lenzin, wie ist das? Ich sehe es nicht ganz so, ehrlich gesagt. Und zwar einfach, also dass sich die Frömmigkeit, diese Meinung bin ich schon auch nicht, also das wird sich irgendwie ändern, das wird sich irgendwie vielleicht ein Stück weit auch angleichen, das wird sich aber auch stärker abgrenzen dagegen. Also das ist Inwiefern er sich verändert, das ist schwer vorauszusagen. Mhm. Dass er sich verändert, da kann man davon ausgehen, das sieht man auch jetzt schon. Aber ich glaube einfach, dass die Engel viel zu wenig prominent sind und waren im islamischen Denken, als dass sie eben sich so verselbstständigen können. Also da, ich glaube einfach nicht, dass es ein Bedürfnis gibt danach. Nicht? Esoterik, es gibt esoterische Strömungen durchaus, nicht, aber ich wüsste jetzt nicht davon, dass sie sich da jetzt sozusagen die Engel aneignen. Deswegen einfach, ich glaube, es besteht schlicht kein Bedarf danach. Sie haben vorher von diesen zwei Engeln, die am Schluss vom Tod eigentlich gerade beim Grab stehen, die, bevor der Tod die eigentlich sozusagen zu Allah gehen darf, und die ihn dann befragen, und wenn er die falschen Antworten hat, dann ist es nicht so gut. Ist man da als Muslim nicht auch versucht, um vielleicht mit denen schon vorher, wie zu sagen, so, hey, könnt ihr denn ein gutes Wort einlegen? Na, sie haben ja als Gegengewicht dazu, nicht, gibt es ja die Möglichkeit, alles einzuspannen, was man hat. Also man kann sich an Mohammed wenden, der Fürsprache, nicht? Das ist ja eigentlich theologisch nicht so ganz, aber eben, das sind so die Mechanismen, und vor allem eben auch die Funktion der Trauergemeinde, wenn ich dem so sagen darf, nicht, ist ja auch, dass sie eben sozusagen über den Toten gut reden und ihn eben sozusagen unterstützen. Nicht, das geht zum Teil so weit in traditionell, das ist dann sehr schwierig zu sagen, wo das so gehandhabt wird und wo nicht. Die islamische Welt ist eine große Welt, nicht, aber es gibt solche fast wie Rituale, dass dann wirklich die Verwandten und die ihm nahe waren, dem Toten, ihn sozusagen unterstützen und so quasi wie ein Question-Answer-Szenario durchspielen, nicht, also was gefragt werden könnte und was er dann sagen soll, nicht, um sozusagen seine Situation zu verbessern, nicht, also das gibt es schon, ja. Wir sind am Schluss von der Sendung. Ich meine, glaube, zusammenfassend kann man sagen, Engel ist etwas Gutes. Sie sind in Kontakt mit Gott oder sind total in einer Einheit mit Gott. Und sie sind eigentlich auch zur Unterstützung oder zum Schutz der Menschen da. Ich glaube nicht, dass man irgendwas zusammenfassend sagen kann. Das fände ich jedenfalls gefährlich. Sondern, dass man einfach mal nebeneinander stehen lässt. Es gibt verschiedene Menschen, verschiedene Religionen. Und wir haben alle verschiedene Auffassungen, wie wir uns Gott nähern. Und das lassen wir einfach mal so stehen und akzeptieren. Und ich glaube, ich würde nicht versuchen, irgendwas zusammenzufassen. Aber der Schutz ist auch im Judentum so? Nee. Also, gut, ist zu vereinfacht. Also ich glaube, lassen wir einfach mal irgendwie so alles, was wir gehört haben. Schon mit Gottes Vorstellung, das ist ja klar. Du wendest dich direkt an Gott und es gibt eine direkte Verbindung zwischen dir als Gläubigen und deinem Schöpfer. Das ist im Judentum, Islam sehr stark, das ist vielleicht die größte Gemeinsamkeit auch zwischen, und das ist das, was Judentum und Islam mehr verbindet, als zum Beispiel Christentum und Islam. Und auch es gibt christliche Gruppen, die genau das so auslegen, also auch evangelikale oder freikirchliche Gruppen, die haben vielleicht mehr Ähnlichkeiten mit Islam als vielleicht mit dem orthodoxen Christentum und auch mit dem katholischen Christentum. Es gibt die Schrift und du kannst dich so weit in der Schrift vertiefen, dass du es auch verstehst, dass du auch quasi einen direkten Kontakt zu Gott hast. Aber ich stimme hier Annette zu, groß zusammenfassen kann man nicht, aber wenn man einen zusammenfassenden Satz oder Feststellung machen kann, dann würde die lauten: Engel sind eine anthropologische Konstante. Wir haben gesagt, Engel sind auch wurden nicht erfunden im Judentum, sie wurden auch nicht im Islam erfunden, sie gehen auf die alte altorientalische Zeit zurück, vielleicht noch weiter, man müsste in die alten Veden schauen, also die Vorläufer des Hinduismus, von dort sind sie dann wahrscheinlich auch in den Mittleren Osten gelangt, diese Ideen, also die geflügelten Wesen, die ebenso einen Übergang zwischen menschlich und göttlich markieren. So kann man das vielleicht zusammenfassend feststellen. Engelsgestalten oder Engelswesen sind in der menschlichen Vorstellung eine anthropologische Konstante, aber es hängt immer eben damit zusammen, wie man, in welchem kulturellen Kontext man sich befindet. Davon hängt es dann auch ab, wie man eben mit diesen Engelswesen dann auch umgeht. Auch im täglichen Leben oder in der Frömmigkeit und so weiter. Vom Islam haben wir jetzt gar nicht mehr gehört. Sie dürfen jetzt auch etwas sagen, wenn Sie da einen Schlussstrich ziehen. Ja, ich glaube, ich würde Samuel zustimmen. Das ist eben mit dieser Konstanten und eben, es ist ein etwas sehr, sehr Altes und auch das, was Annette ja sehr betont hat, dieses Mischwesen, dieses Übergangswesen, ich glaube, das spielt alles ein bisschen hinein. Und eben, wie sich das dann manifestiert in den eigenen, in der jeweiligen Religion, das ist dann sehr spezifisch und wie es eingebaut ist in das theologische Lehrgerüst beispielsweise und wie dann wiederum der Umgang ist der sagen wir jetzt mal, der einfachen Gläubigen damit, das wieder etwas anderes, das ist dann sehr, sehr spezifisch, ja. Gut, also dann bedanke ich mich recht herzlich für den Besuch in der Sendung und wünsche Ihnen alles Gute. Gleichfalls, danke. Gleichfalls, danke. Danke. Radio Maria. Die Sendung haben wir produzieren dank Ihrer Spende. Herzlichen Dank dafür.